Als der Detective an jenem Abend im Café Oretto speiste, beobachteten Palazzotto und sein Freund Ernesto Militano, den die Polizei als unverbesserlichen Prostituiertenräuber beschrieb, ihn von der Theke, tranken Wein und warfen ihm bedrohliche Blicke zu. Zwei weitere Freunde, Francesco Nono und Salvatore Seminara, gesellten sich dazu. Letzterer zählte ebenfalls zu Petrosinos Opfern. Auch er war abgeschoben worden, nachdem der Detective ihn verhaftet hatte. Am anderen Ende der Theke aß ein Mann namens Volpe seelenruhig zu Abend. Volpe war Polizeispitzel und belauschte das Gespräch der vier lachenden, trinkenden Männer, die sich in einem regionalen Dialekt unterhielten. Was er hörte, war erstaunlich. Nono lacht, aber du weißt doch, dass man von Petersilie Durchfall kriegt. Seminara, wenn ich sterbe, werde ich begraben, aber wenn ich es überstehe, bringe ich ihn um. Nono, dafür hast du nicht den Mumm. Seminara, da kennst du die Seminaras schlecht. Das klang unheilvoll, doch finstere Typen gab es in der sizilianischen Hauptstadt zuhauf. In der Via Salvatore Vico zum Beispiel wohnte ein gewisser Angelo Caruso, der gegen den Detective einen schwelenden Groll hegte, seit dieser ihn bei seiner Verhaftung wegen Besitzes eines Stockdegens und einer nicht registrierten Pistole unsanft angepackt hatte. Caruso verabscheute Petrosino so sehr, dass er seinen Hund nach ihm benannt hatte. Ein anderer Informant erzählte von einem kleinen Jungen aus der Via Lungarini, der Petrosino tagelang unbemerkt durch die ganze Stadt gefolgt war. Angeblich handelte er im Auftrag zweier nicht namentlich genannter Frauen. Auch zwei Verdächtige aus dem Fassmordfall trieben sich Anfang März in Palermo herum. Darunter Giovanni Pecoraro, der bei Gericht anstelle des Mörders aufgetreten war. Die beiden Männer besuchten einen dritten Verdächtigen zu Hause, Vito Cacioferro. Danach setzte Pecoraro ein verschlüsseltes Telegramm nach New York ab. Ilo Baido Work Fontana. Die Bedeutung ist nicht bekannt.